Die Campus Radio Kiel WG. Heute Brownies. Leute, kommt mal. Ich habe uns ein paar Brownies gebacken. Brownies? Du? Was ist da drinne? Na, nur das Beste. Fairtrade Zucker und Schokolade, natürlich Bio-Eier. Okay, okay, also wohl nicht so eine Sorte Brownies. Hä? Was meinst du denn damit? Ja, egal. Ich probier mal einen. Sehr interessant. Auch irgendwie salzig. Hä? Wieso salzig? Was? Gib mal her. Oh, was ist das denn? Was habt ihr denn bitte? Das ist genau das Rezept, wie ich es sonst auch für, andere Brownies nehme. Welchen Behälter hast du für den Zucker genommen? Na, den roten. In der Küche im mittleren Schrank. Der rote war und ist schon immer für Salz, Kai. Nein, das ist der rosene ganz links. Ganz links steht immer das Mehl in der blauen Dose. Ich denke, links stehen immer die Fertigtüten. Die stehen im anderen Schrank. Ist ja gut, Leute. Nun haben wir mit diesen Klumpen auf jeden Fall jede Menge Türstopper und ich esse jetzt nur noch Müsli. Kochen in der WG ist ja wohl nie einfach.